uns, du bist hier mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Wir schauen dich an, Herr, wir beten dich an von ganzem Herzen. Danke, Herr. Halleluja. Wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen. Und alles in uns strebt zu dir, alles in uns will dich, Herr, will dich, will dich, will dich, oh, will dich. Du bist der Himmel für uns, Herr, du bist der Himmel. Wir danken dir, dass der Himmel in uns ist. Oh, Jesus, danke, dass du in uns wohnst. Danke für deine Liebe. Danke für deine Stärke. Wir preisen dich, Herr. Danke, dass wir an deinem Herzen ruhen können und dürfen. Und dass wir deinen Herzschlag hören, der der schönste Herzschlag ist im ganzen Universum. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Du bist so wundervoll. Du bist so beautiful. Danke, dass wir deine Braut sein dürfen. Und du bist unser Bräutigam. Oh, danke, Herr. Herr, du bist unser ganzes Begehren. Alles, was wir wollen, Herr, bist du. Gegenwart fallen die Lasten ab. Oh, danke, Herr. Preisen dich so sehr. Danke, Herr. Wenn du noch mit einem Rucksack gekommen bist, wirf ihn einfach ab. Oh. Halleluja. Jesus sagt wirklich, oh, ich habe dich frei gemacht. Ich habe dich frei gemacht. Ich habe dich frei gemacht. Ich habe dich heil gemacht. Ich habe dich gesund gemacht. Ich habe dich schön gemacht. Zweifle nicht. Zweifle nicht. Zweifle nicht. Kritisiere nicht immer an dir rum. Und auch an anderen nicht. Ich habe dich wunderbar gemacht. Und ich habe Wohlgefallen an meiner Braut, sagt er. Und denk nicht, oh, vielleicht gefalle ich ihm in 30 Jahren. Du hast ihm schon gefallen, weil er sieht dich und auch der Vater sieht dich durch das Blut Jesu. Halleluja, danke, Herr, dass du uns gereinigt hast durch dein Blut. Wir sagen dir heute Abend wirklich, unser Herz gehört dir. Oh, gehört dir. Kannst du das sagen? Mein Herz gehört dir, Jesus. Mein Herz gehört dir, Jesus. Mein Herz gehört dir. Meine Zeit, meine Finanzen, meine Arbeit, meine Ehe, jede Stunde gehört dir. Ich halte dir nichts, enthalte dir nichts vor. Es gehört dir. Danke, Herr, dass du dir wirklich diese wunderschöne Braut zubereitet hast und zubereitest, Herr, bis du kommst. Halleluja. Und dass du wohlgefallen hast an uns, an deiner Braut. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Und danke, Herr, dass du uns den Sieg gegeben hast. Er sagt dir wirklich heute, ich habe dir den Sieg gegeben. Ich habe dir den Sieg gegeben. Ich habe dir den Sieg schon gegeben. Ergreife ihn. Ergreife ihn. Ergreife ihn. Ergreife den Sieg. Ergreife den Sieg. Ergreife, Herr, wir ergreifen deinen Sieg. Wir ergreifen deinen Sieg. Wir ergreifen deinen Sieg. Wir ergreifen alles, Herr, was du am Kreuz für uns getan hast. Herr, dein ganzes vollbrachtes Werk. Wir ergreifen es. Oh, danke, Herr. Und ich sehe, wir überschüttet. Wir werden überschüttet in dem Moment, wo wir es ergreifen. Überschüttet uns mit allem, was er für uns schon getan hat. Überschüttet uns mit seinem Öl. Überschüttet uns mit seinen Geschenken. Danke, Herr, du überschüttest uns. Du überschüttest uns. Danke, Herr, wir ergreifen. Wir empfangen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.

Herz und bewusst einen Bereich ein, den Gott dir gezeigt hat. Und nimm ihn ein im Tanzen. Nimm ihn ein, diesen Bereich. Sag mal, dieses gute Land gehört mir. Und dieses Land gehört dir, Herr. Und gemeinsam nehmen wir das ein. Halleluja. Und es ist unser. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, wir danken dir. Juhu! Juhu! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Für ein neues Land, das uns einnehmen. Halleluja. Danke, Herr, dass die Ketten gesprengt sind. Herr, du hast sie gesprengt. Und du hast jedes Unmöglich, Herr, zu einem Möglich gemacht. Herr, mit dir wird alles möglich, Herr. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Möchte jemand von euch erzählen, was er gerade erlebt hat? Die anderen auch zu ermutigen? Also ich habe eine Seilbahn gesehen, die ist vom Berg runtergefahren durchs Tal und auf der anderen Seite auf den nächsten Berg wieder hoch. Und als nächstes habe ich so ein Tunnelrohr gesehen, so ein Kanalrohr, so ein großes. Und der Herr hat mir eine Person gezeigt, die ständig so auf Berg- und Talfahrt ist mit ihrem Leben und dann noch schlussendlich, anstatt mal endlich rauszukommen aus dieser Berg- und Talfahrt, noch in einem dunklen Kanalrohr gelandet ist. Und der Herr sagt, hab keine Angst, das Ziel ist jetzt kurz vor Augen. Das ist nur die Dunkelheit, aber das Licht wird umso größer. Und du wirst da gewaltig durchkommen und Stärkeres erleben. Das Ende ist kurz bevor und das Neue, das ich für dich vorbereitet habe, das ist bereits schon da. Und da hat er mich noch auf Psalm 84, Vers 6 hingewiesen, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, so wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Amen. Nimm es für dich, wenn das zu dir gesprochen hat, aber nimm es für dich. Halleluja. Danke, Jesus. Wer möchte noch uns eine Auferbauung weitergeben oder was du einfach erlebt hast gerade eben? Ich habe ein Bild gesehen, einen Ring auf dem Finger, und das saß so wie ein Königsring. Und das ist so, vergiss nicht, dass du ein Königstochter, Königssohn bist. Amen. Ja, Halleluja. Danke, wir vergessen es nicht. Danke, dass wir Königstöchter und Königssöhne sind. Halleluja. Danke, Herr. Ich habe Wolken gesehen, die sich zusammenbrauen, wie wenn es gleich ein starkes Gewitter gibt. Also nicht einfach nur so harmlose Schäfchenwölkchen, sondern wirklich kräftige Wolken, wo man denkt, gleich bricht es runter, gleich kommt Unwetter oder sowas. Das heißt also, der Himmel, der ist in Aktion, auch was wir jetzt nicht sehen im Hintergrund, wenn wir beten. Der Himmel ist in Aktion, die Engel, die sind am Werk, es tut sich was, auch wenn du es nicht siehst. Und die ganzen Sorgen, die ganzen Gedanken, die du dir machst wegen einer bestimmten Situation, das ist nicht von Gott, und Gott ist in Kontrolle und Gott fegt es einfach hinweg. Amen, nehmen wir, Halleluja, danke Herr. Halleluja, die dunklen Wolken gehen. Halleluja. Was hast du noch empfangen? Halleluja, sei mutig, auch wenn du es vielleicht noch nie weitergegeben hast, aber genau. Halleluja. Sei mutig. Ich habe schon drittes Mal die gleiche Bibelstelle bekommen innerhalb einer Woche. Bin ich dankbar für den Herrn. Genau. Ah ja, super. Also dann dreifache Bestätigung. Halleluja. Halleluja. Ich hatte noch einen Eindruck, schon vor dem Abend, dass jemand mit ziemlichen Rückenschmerzen, also wiederkehrende Rückenschmerzen da ist, und Gott möchte dich heilen. Genau, wer ist es? Du hast immer wiederkehrende, vielleicht nicht gerade jetzt, aber du hast immer wiederkehrende Rückenschmerzen. Okay. Wo genau? Im Lendenwirbelsäule. Streckt eure Hände aus. Jesus, ich danke dir, Halleluja, dass jetzt deine Heilungskraft durch Sabine fließt, in Jesu Namen. Und ich befehle diesen Rückenschmerzen jetzt in dem Namen Jesus rauszukommen, wegzukommen, wegzugehen, in Jesu Namen. Raus, alles, was sich da reingesetzt hat, raus in dem Namen Jesus. Jeder Schmerz raus, in Jesu Namen. Ich sage, du hast ja einen starken Rücken, keinen schwachen Rücken, sondern einen starken Rücken. Ich segne mit einem starken Rücken, einem schmerzfreien Rücken. Ich segne deine Bandscheiben in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Alle Sehnen, Bänder, Muskeln, ihr kommt jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes in dem Namen Jesu. Ich sage, keine Rückenschmerzen mehr. In Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen. Uhu. Yes. Rappa shaka ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba shaka ba ba la la shaka la ba ra shaka ba ba ba ba ba ba shika la bra java sito go la bra java sito shika la bra java sando ra shoko do do do do do do do do do shaka la ba ba ba ba ba ba ba ba shoko bra java sito shika la ba ba ba ba ba ba shaka bra java sito so la bra shaka shoko ba la ba ra sheno masondo Shika la braja basito, shia la braja basito, shika braja basito, shia la braja la basando. Oh, bashaka baba. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, zieh dir das, diese wunderbare Heilungskraft, diese wunderbare Gegenwart Gottes. Oh, tauch wirklich ganz ein. Tauch ganz ein, auch wenn wir jetzt weiter das Wort hören. Einfach tauch ein. Er möchte, dass du ganz tief eintauchst, dass du wirklich überwältigt bist, nicht krampfhaft oben schwimmst, sondern wirklich dich fallen lässt in seinen Strom. Und da passiert die Veränderung, nach der wir uns so sehr sehen. Halleluja. Und die Verwandlung immer mehr in sein Bild hinein. Halleluja. Amen. Amen. Ist unser Gott nicht gut? Ist unser Gott nicht herrlich? Herr, du bist so wunderbar. Juhu. Preisen dich und loben dich von ganzem Herzen. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Michael, gib uns das Wort. Hey, denk nicht klein von dir. Egal, was dich gerade beschäftigt, egal, was dir entgegenweht, egal, was dich stoppen will, es kann dich nicht stoppen. Denk nicht klein von dir. Das Wort sagt in Johannes, 1. Johannesbrief 4,4, Kinder, ihr seid aus Gott. Du, Geistmensch, bist aus Gott. Das ist wie, wenn ein Stück aus dem Fels rausgenommen ist und in dich gesetzt. Der Fels ist Gott. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und du, Geistmensch, bist aus Licht und aus Liebe geboren. Und dieses Licht und diese Liebe ist das Stärkste, was es gibt. Und du bist aus diesem geboren. Denk nicht, wie dein Körper ist oder wie dein Seelchen ist, wie deine Gefühle auf und ab gehen, wie diese Umstände, die auf dich kommen, der Wind, der dir entgegenweht, die Gischt, die vielleicht dich ansprüht. Ja, denk dann, das ist nicht der Fokus. Du bist aus Gott, du bist aus Licht, du bist aus purem Licht, aus ihm selber und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Kinder, ihr seid aus Gott und größer ist der in dir als der in der Welt. Der in dir ist nämlich Jesus Christus. Der in dir ist der, der über allem steht. Der in dir ist der, vor dessen Name sich alle Knie beugen und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Dieser Jesus ist in dir. Und manchmal ist es notwendig, wenn uns Dinge bedrücken und entgegenkommen, dass wir das einfach auch mal sagen, unserem Seelchen. Größer ist ja der in mir als der in der Welt. Wisst ihr, das ist vielleicht ein Lieblingsvers vom einen oder anderen, gehört zu meine Lieblingsverse auf jeden Fall, erbaut mich zutiefst, ja. Und ich sage dir, ich gebe dir nochmal einen mit, aus Sprüche 4,18. Der Pfad des Gerechten leuchtet wie das helle Licht, wie das Licht am Morgen, immer heller bis zum vollen Tag. Der Pfad des Gerechten, du bist der Gerechte, du bist die Gerechtigkeit in Gott. Er hat dich zur Gerechtigkeit gemacht. Dein Pfad, du bist der Gerechte, der wandelt auf einem Pfad, der immer heller leuchtet. Und wisst ihr, das ist nicht über deine Gaben, das ist nicht über deinen Eifer, das ist über deine Hingabe. Wir haben es am Sonntag gehabt. Um in die volle Mannesreife zu kommen, in die volle Reife zu kommen, geht es um unsere Hingabe. Und das ist jeden Tag frisch. So, und jetzt kommt dieser, du siehst jetzt diesen Weg. Ja, du siehst, ich bin schon am Laufen. Du siehst diesen Weg. Er leuchtet immer heller. Morgens, hast du das gesehen, wenn die Sonne aufgeht? Sie geht über den Hügel. Du hast vielleicht das Licht noch nicht, aber drüben, der andere Berg, da ist schon ein bisschen Licht. Und dann kommt der erste Strahl rüber und es ist schon sehr hell. Das ist viel heller als am Abend. Und dann wird es immer heller, denn die Sonne ist ein Stückchen drüber und so ist dein Pfad. Der Pfad des Gerechten, und ich sage dir, das ist mir egal, was dir gerade entgegensteht. Das Wort sagt es und so gilt es für dich. Dein Pfad leuchtet immer heller, wie das Licht. Immer heller, immer heller. Und ich sage dir noch was. Dein Seelchen oder Dein, die Leute um dich rum, die können dich nicht abhalten, dass du in die volle Berufung kommst. Die können dich nicht abhalten. Deine Gefühle können dich nicht abhalten. Deine Umstände können dich nicht abhalten. Weil er kommt aus dir zum Vorschein. Er bricht sich Bann. Der König der Könige bricht sich Bann. Deine Salbung, die ist speziell für dich. Du gehst an Orte, wo sonst niemand hingeht. Und Jesus kommt zum Vorschein. Dein Pfad, er leuchtet immer heller. Weil du hast dich entschieden. Und du gibst dich ihm hin. Jeden Tag frisch. Du gibst dich ihm hin und sagst, füll mich, frisch mich auf, mach mich voll. Und ich ende mit meinem Beispiel, du wirst sagen, das ist verrückt, aber ich bring's trotzdem. Ich hatte das ein paar Mal. Vielleicht bist du Kaffeetrinker, ich weiß es nicht. Trinkst du Kaffee? Guten Kaffee. Also keinen schlechten Kaffee, sondern guten Kaffee. Guten Kaffee. Geht auch für guten Tee, das Beispiel geht auch für guten Tee. Pastor Georg, du trinkst Tee, ich liebe auch Tee und Kaffee. Und Kaffee? Guter Kaffee kommt aus frischen Bohnen. Und 0815 Kaffee steht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Guten Kaffee steht drauf, wann die Bohne geröstet wurde. Und guter Kaffee kommt auch nicht aus einer Kapsel, sondern die Bohne wird frisch geröstet, sind relativ schnell eingekauft von dir, wird frisch gemahlen, gehen dann in den Siebträger, also es muss ein italienisches großes Siebträger sein. Dann werden die Bohnen gemahlen, kommt frisch gemahlen dort rein. Achtung, Achtung, Achtung, Kaffee. Die Baristas unter euch, die werden nachempfinden. Kennt ihr diesen öligen, diesen Kaffee, diesen dicken Kaffee, dieser Espresso-Kaffee, der so ölig dicke Crema hat, dass man obendrauf ein Stückchen Zucker stellen kann und es geht nicht unter? Kennt ihr das? Das kommt aus frischen Bohnen. Jetzt denkt er, jetzt ist er verrückt. Jetzt erzählt er uns von Kaffee. Wartet, eine Minute. Der Kaffee kommt durch. Und es ist wichtig, dass der frisch ist. So ist auch wichtig, dass du dich ganz frisch jeden Tag voll machen lässt. Du bist nicht der Kaffee. Du bist nicht der Kaffee. Wo will der hin? Wo will der hin? Achtung, Achtung, Achtung. Du bist in meinem Beispiel die Espresso-Tasse. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Den trinkt man frisch, immer frisch. Und du stellst den Kaffee drunter, die Espresso-Tasse drunter, unter den Auslauf. Und dann geht der Knopf ein. Du kannst, wenn du willst, dich noch wärmen. Gute Espresso-Tasse wird mit warmem Wasser vorgewärmt. Das kann sein, dass du dich einfach mal im Geist sprichst. Korala, bababa, du kannst dich vorbereiten. Und dann stellst du die Tasse drunter und jetzt kommt die Hingabe und sagst schon, jetzt gib mir dein Power. Gib mir diesen öligen Kaffee, diesen Sendes, lass es. Ich brauch's einfach, lass es. Und dort stehst du als Espresso-Tasse. Ja. Jetzt jeden Tag, wenn du dir dein Espresso machst, wirst du an mich denken. Es geht um deine Hingabe. Es geht darum, dass du dich bereit machst, dich füllen zu lassen von ihm. Und zwar nicht einmal in der Taumuskanne. Das war vor 5 Jahren, habe ich das und das erlebt. Sondern jeden Tag stellst du deine Tasse unter die Maschine und sagst, Vater, ich brauche deine Füllung. Füll du mich jetzt. Ist ganz frisch. Und ich sag dir, ich sag dir, dein Pfad wird leuchten. Du wirst dort auf hergehen, auf dem leuchtenden, immer heller werdenden Pfad und Jesus kommt zum Vorschein und wird die Menschen um dich herum erfrischen, weil du ein Botschafter des Himmels bist, wo die Freundlichkeit des Himmels bringt, wo die Klarheit des Himmels bringt und wo seine Barmherzigkeit ausstrahlt in alle Ecken, wo du hinkommst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Da habe ich ja immer mal drauf gewartet, dass jemand über Kaffee predigt. Wisst ihr, der Schlüssel tatsächlich ist Gott in uns. Gott in uns, weil wir können es nicht aus unserer Kraft machen. Es ist Gott in uns. Gott in uns. Amen. Wenn du, ich habe jetzt letztens wieder ab und zu mal ein bisschen im Alten Testament auch gelesen, wenn du da durchliest, Mose zum Beispiel, weißt du, Mose hat gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht sprechen, ja, ich kann das nicht, ja, und Gott hat ihm Aaron zur Seite gestellt. Und trotzdem, was Gott durch Mose Starkes getan hat, ja, ich meine, Gott hat zu Mose gesagt, heb deinen Stab, und das Meer hat sich geteilt, ja, oder er hat gesagt zu ihm, nimm deinen Stab, schlag auf diesen Felsen und Wasser sprudelt hervor. Ja, das Volk um ihn herum hat gemurrt, hat sich immer beschwert. Ja, also wenn sich Leute um dich herum beschweren, ja, oder wenn du in schwierigen Situationen bist, ist trotzdem Gott in dir, der zu dir spricht und der Wegweisung gibt. Ja, und es ist immer die Lösung. Es ist immer die Lösung. Ich weiß nicht, zu mir hat das so gesprochen, eben da diese Beispiele aus dem Alten Testament, weil, weißt du, das Volk hat immer wieder angefangen zu murren. Gott hat ein Wunder nach dem anderen getan. Ja, er hat sie mit Manna versorgt. Ja, eins ums andere. Und dann ging es eine Weile, dann haben sie wieder angefangen zu murren. Ja, und Gott hat wieder das nächste Wunder getan. Ja, und so eindrücklich war für mich einfach, wie Mose sich da als Mittelsmann gesehen hat. Er ist immer zu Gott gegangen und hat zu Gott gesagt, hey, das Volk beschwert sich, aber quasi nicht bei mir, sondern es beschwert sich bei dir. Also tu irgendwas, ja? Und ich meine, wir leben heute im neuen Bund, Amen, aber trotzdem sind wir Gefäße. Gott wirkt durch uns. Gott möchte durch jeden Einzelnen von uns wirken. Gott möchte durch uns wirklich sich zeigen auf dieser Erde. Gott möchte, dass wir als Söhne und als Töchter offenbar werden. Er möchte Zeichen und Wunder durch uns tun. Weißt du, er möchte, dass Menschen durch dich geheilt werden. Amen. Ich meine, natürlich kann er souverän eingreifen und kann Menschen befreien und heilen und alles. Aber er hat sich dafür entschieden, eine Familie Gottes hier auf der Erde zu haben, ja, zu dem ich und du gehörst. Ja, und dass er durch uns wirkt. Dass er durch uns wirkt. Wir als seine Stellvertreter hier auf dieser Erde. Ja, so wie Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, so sind wir auf dieser Erde. Ausgestattet mit allem, was es braucht. Mit allem. Mit Vollmacht. Wisst ihr, uns ist Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ja, ich meine, ja, Paulus hat es auch demonstriert. Ich meine, das war ein absolutes Zeugnis, als Paulus von dieser Schlange gebissen wurde. Die haben alle gedacht, jetzt fällt er gleich tot um. Ja, und als er nicht tot umgefallen ist, weißt du, dann haben sie, ich sage jetzt mal in diesem Sinne, Buße getan. Ja, also sie haben an ihm erkannt, wer Gott ist. Und genauso möchte uns Gott uns positionieren, dass die Menschen um uns herum erkennen, wer Gott ist. Ja, dass wir wirklich hier auf dieser Erde Gott repräsentieren. Und davon will ich mehr. Und da ist keiner von uns bisher angekommen. Ja? Jesus ist unser Beispiel. Wir können lesen, was Jesus getan hat. Wir können uns an dem orientieren. Aber gleichzeitig sagt Jesus auch, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe und noch größere. Also das heißt, da ist doch Luft für mehr. Also lasst uns da ausstrecken, ja? Wirklich mehr zu erleben. Mehr zu erleben. Ja? Mehr Wunder zu sehen. Ja? Mehr Befreiung zu erleben. Dass Menschen geheilt und befreit werden, ja. Ich meine, Smith Wigglesworth war es, glaube ich, der mit dem Zug durch die Stadt gefahren ist und Leute haben sich bekehrt und wurden befreit, ja. Weißt du, das ist wirklich geistliche Auswirkung, die das hat, ja. Wenn du noch nicht mal persönlich Menschen die Hand auflegen musst, sondern einfach nur wie dein Schatten quasi Menschen heilt und befreit, ja. Da können wir noch alle ein bisschen wachsen, ja? Ja? Aber Gott hat es für uns bereitet, ja? Und es geht wirklich um dieses übernatürliche Leben, ja? Du kannst schöne Worte machen und du kannst dir gute Dinge reinziehen, also natürlich machst du das, es hilft, aber weißt du, in der Welt wird dir das halt oft verkauft, ja, füll dich mit dem Guten und dann wird dein Leben gut oder wie auch immer, ja, aber was wir haben, ist so viel mehr, als irgendwie nur gute Worte zu sprechen, ja, als irgendwie sich nur irgendwie positive Sachen, ja, dann, da gibt es ja alles Mögliche in der Welt, ja, alles, was irgendwie positiv versuchen, sie ihr Leben positiv zu gestalten und ziehen sich irgendwie, was weiß ich was rein. Aber, weißt du, das Positivste ist das Leben, das übernatürliche Leben Gottes. Ja, das ist das echte, wahre Leben. Wenn Gott in dich einzieht, weißt du, dann verwandelt sich dein Leben vom Minus zum Plus. In einem Moment. In einem Moment, ja. Und, weißt du, das ist wirklich was Übernatürliches. Es ist einfach übernatürlich. Du kannst es nicht menschlich machen, ja. Es geht nicht. Es ist ja auch so, dass du kannst nicht sagen, ich habe Gott erwählt, sondern Gott sagt, er hat uns erwählt. Keiner kann sich rühmen, wie toll er ist oder wie, was weiß ich, dass du jetzt das neue Leben bekommen hast oder schon empfangen hast. Weißt du, liegt daran, dass Gott dich erwählt hat. Nicht, dass du irgendwie was Besonderes jetzt gerade gefunden hast, ja, womit du dich rühmen könntest. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Gott hat uns erwählt. Wenn Gott dich nicht erwählt hätte, dann wärst du heute nicht von neuem geboren. Ja. Und hättest nicht dieses wunderbare, übernatürliche Leben. Und dessen können wir uns auch immer wieder bewusst machen, ja, demütig zu sein. Ja, dass wir wirklich ihm danken für all das, was er uns bereits gegeben hat, was er uns geschenkt hat. Ja, dass wir darauf uns fokussieren und darauf immer wieder ja, ausrichten. Ja, ja. Weil alles andere bläht uns auf. Alles andere hilft auch nichts. Hilft nichts. Ja, es ist so. Es ist so. Es bläht dich auf, es bläht vielleicht nur ein paar um dich rum mit auf, aber Auswirkungen, echte langfristige Auswirkungen hat es nicht. Ja? Weißt du, es sind Dinge, die werden verpuffen. Die werden verpuffen. Ja, ja. Also ich meine, wenn du dir denkst, was Paulus getan hat, Paulus, ja, durch den Gott wirklich mächtig gewirkt hat und was du heute für Auswirkungen sehen kannst, wo Paulus überall gewirkt hat und was er gewirkt hat, ja, das hat wirklich lange, ewige Auswirkungen. Ja, wenn du menschlich irgendwas tust, da wird sich irgendwann kaum mehr jemand dran erinnern. Ja, das, ja, weil, ja, es geht einfach, es ist einfach so, es ist ein übernatürliches Leben, ein ewiges Leben und was wir tun, hat Ewigkeitsbedeutung. Dessen sollten wir uns auch immer mal wieder bewusst werden, dass viele streben irgendwie nach Ruhm oder nach was weiß ich, aber weißt du, das verpufft. Das verpufft so schnell. Und wenn du die Leute anschaust oder die Leute fragst, die irgendwie im Sichtbaren für manche erfolgreich sind, dann sagen sie, mir geht's total schlecht, ich bin depressiv, ich kann mir vielleicht alles kaufen, was es gibt, aber ich habe kein Leben. Ja? Sie sind gefangen, einfach auch in so einer Welt. Und wir haben so viel mehr, wir haben das echte Leben. Wir haben das echte Leben, ja. Und ich meine, ich weiß nicht, in was für einer Situation du bist, aber Paulus hat gesagt, weißt du, ob ich viel habe, ob ich wenig habe, völlig egal, ich habe das echte Leben, ja. Ich habe das wahre Leben und das kommt aus uns raus, ja. Das will raus, das will sich Ausdruck verschaffen, ja. Wo wir hinkommen, will das Leben raus, ja. Und deswegen geben wir es weiter. Wir sprechen die guten, auferbauenden Worte, ja. Wir legen Menschen die Hände auf, wo es sich anbietet, ja, dass Menschen geheilt werden, befreit werden, gesund werden, ja, das ist unser Leben, das ist unser Leben und Gott kümmert sich um alles andere, ja, wenn wir uns nur darauf fokussieren, was er für uns geplant hat, was er für uns gedacht hat, dann läuft alles andere sowieso, ja, und das machen wir, so gehen wir weiter, Amen, Amen. Ja, genau. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, Tobi, du hast gerade gesagt, du warst im Alten Testament unterwegs, da war ich heute auch unterwegs beim Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und ich glaube, das passt, dieses Bild mit dem Hirten, wenn wir uns ausrichten auf ihn, wirklich, er geht voraus, was macht ein Hirte, er kümmert sich um seine Schafe, er beschützt sie, er versorgt sie mit dem allem und so wie es im Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, dürfen wir das für uns wirklich annehmen, er versorgt uns, er füllt uns mit all dem aus, was wir brauchen. Wir dürfen uns nach frischem Wasser ausstrecken, das durch uns aussprudelt. Wir dürfen uns nach frischem Nahrung ausstrecken, dürfen das für uns annehmen und das dann weitergeben, weil er uns wirklich mit dem allem ausfüllt, was wir brauchen, dass wir es nicht aus uns raus tun. Weil wenn wir jetzt als Schaf, wenn wir in dem Schafbild bleiben, uns alleine auf den Weg machen, früher oder später verlaufen wir uns oder wissen wir nicht mehr, wo wir sind, sondern wir hören seine Stimme, wir hören auf die Stimme von unserem Hirten, von Jesus, und folgen ihm, weil er das Beste für uns geplant hat. Er kennt den Weg, er kennt da, wo es hingeht, er führt uns nicht irgendwie in eine Sackgasse hinein oder in irgendwie unwegsames Gelände, wo es keinen Ausweg mehr gibt, sondern er ist immer dabei, er führt uns. Und das Einzige, was wir machen müssen, seine Stimme hören und sagen, wir vertrauen dir, wir laufen los, weil wir wissen, dass du vorne draus bist. Wir müssen uns ausrichten, wir können das gemeinschaftlich tun, wir können wirklich alle zusammen als Herde loslaufen und sagen, so, das eint uns. Uns eint Jesus. Wir dürfen gemeinschaftlich vorwärts gehen und dürfen sagen, so, ja, du weißt, wo es lang geht und du hast einen Plan, egal in welcher Situation ich bin, wie es weiter heißt im Psalm 23, er deckt den Tisch, im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Wir dürfen wirklich sagen, wir haben das. Er deckt unseren Tisch, er gibt uns das, wir dürfen es. Und die Feinde müssen weichen, sie müssen zugucken, weil wir Jesus haben. Wir können vorwärts gehen und es ist egal, wie groß das Problem ist oder die Situation oder wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Nee, wir müssen uns auf Jesus ausrichten und dürfen sagen, ja Herr, geh du vorne draus, ich traue dir, ich vertraue dir, ich laufe los. Und du führst uns und wir dürfen das annehmen, jeden Tag neu, wirklich jeden Tag neu. Ich fand das Bild Hammer, ich bin Kaffeetrinker mit dieser Espresso-Tasse. Also, genial, jeden Tag neu. Ich glaube, ich werde nie wieder anders Espresso trinken. Also wenn ich die Tasse da drunter stelle, das ist eingebrannt, das Bild. Ja, Hammer. Ja, es ist einfach jeden Morgen neu. Ja, wirklich sagen so, und es ist jeden Tag aufstehen und eine Entscheidung. Ja, manchmal sind Situationen in unserem Alltag so, die sind von einem Tag auf den anderen und vielleicht immer noch gleich oder man steckt immer noch drin, weil manche Dinge einfach aus der Welt so sind. Aber was der Unterschied macht, ist, dass wir jeden Tag diese Tasse in Anspruch nehmen dürfen und jeden Tag neu mit dem Bewusstsein ausstehen dürfen. Diese Tasse stelle ich unter diesen, lass mich füllen. Füll du mich und geh du mit mir voraus. Ich bin bereit und nicht die Umstände bestimmen mich, sondern Jesus gibt mir das, er schenkt mir das und ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Er füllt mich mit all dem aus, was wir brauchen und das ist der Unterschied. So können wir in die Welt gehen, so können wir jeden Tag neu gestalten und dann sind wir keine Kinder mehr der Umstände oder der Situation, in der wir sind, sondern wir sind Kinder Gottes und das dürfen jeden Tag neu vorwärts gehen und dürfen sagen, danke Herr und wir vertrauen dir. Wir sind einfach gespannt, was los ist, wo du uns hinführst und manchmal ist das nicht sichtbar. Manchmal, wenn wir jetzt wieder zu den Schafen zurückkommen, ist das vielleicht eine Schlucht oder ein Weg, den man nicht sieht und manchmal macht er Zickzack. Aber was wir wissen ist, wir sind da nicht alleine, weil Jesus da vorne rausgeht. Ja, und er kennt das, was dahinter kommt. Er sieht nicht nur die nächste Biegung oder so weit, wie wir gucken können, sondern er kennt den Weg, er kennt das Ziel, wo es hingeht und alles, was dahinter kommt und wir vertrauen ihm und darauf dürfen wir unser Alltag setzen und sagen, Herr, geh du mit, wir lassen uns jeden Tag füllen mit dem, was wir brauchen und dürfen gespannt sein, fülle du uns und geh du mit uns vorwärts. Genau. Ja. Weißt du, das ist einfach so gut. Deswegen heißt sie gute Nachricht. Also ich kann jetzt beim Kaffee nicht mitsprechen. Ich trinke immer Cappuccino und der schon Pulver gemahlen. Weißt du, egal ob Kaffee oder Cappuccino, schmecket und säet, wie freundlich der Herr ist. Ja. Wir schmecken unseren Herrn. Er ist so freundlich, er ist so gut. Und du hast es ja jetzt wieder gehört, ja. Er ist da. Du bist nicht alleine. Er ist immer da. Er sorgt für dich. Er ist dein Versorger. Und ich habe die Bibelstelle. Josua 1,9, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Weißt du, der Herr hat uns geboten, stark und mutig zu sein, uns nicht zu fürchten, nicht zu erschrecken, egal was kommen mag. Und warum kann er das sagen? Die Antwort kommt im nächsten Teil dieser Bibelstelle. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du gehst. Weißt du, Gott ist mit dir. Er geht mit dir, wohin du gehst. Er lebt ja in dir. Er lebt in dir. Weißt du, da drin, durch den Heiligen Geist lebt er in dir. Und er sagt nicht einfach, ach, heute will ich nicht dahin gehen, wo die Manuela hingeht, heute bleibe ich mal zu Hause. Sondern er geht mit dir. Ja, weißt du, das ist der Hammer. Gott geht mit uns, wohin wir gehen, egal wo wir durchgehen. Gott geht mit uns. Er ist für uns alle Tage unseres Lebens. Und deswegen dürfen wir mutig sein, deswegen dürfen wir stark sein, deswegen dürfen wir kühn sein, deswegen können wir neues Land einnehmen. So wie wir es vorher gemacht haben. Weißt du, das Land der Grenzenlosigkeit, wo unser Herr ist, gibt es keine Beklemmung, da gibt es keine Begrenzung, sondern da ist das Land der Freiheit, das Land, wo Unmögliches möglich wird. Da gibt es nichts, was unmöglich ist. Oh, weißt du, der Herr sprengt unseren begrenzten Verstand, er sprengt es. Oh, dieses Land der Freiheit ist da. Wir sind heute eingetreten in dieses Land der Freiheit und wir nehmen es ein. Wir sind mutig und kühn. Wir fürchten uns nicht. Wir erschrecken nicht. Wir gehen vorwärts, weil der Herr, unser Gott, mit uns ist. Übrigens, bei unserem Gott gibt's nichts. Du musst nicht vor ihm erschrecken und dich auch nicht vor ihm fürchten. Wir haben Ehrfurcht vor ihm, weil er der große, starke, mächtige Gott ist. Und wir sind voller Staunen, weißt du, über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit. Aber wir fürchten nicht, wir haben keine Angst vor ihm. Sondern er sagt, sei stark und mutig, geh voran. Ich bin mit dir alle Tage deines Lebens. Getrau dich, in deine Berufung hineinzugehen. Geh in dem, was ich in dein Herz hineingelegt habe. Halt dich nicht für zu klein, halt dich nicht zu gering. Sondern ich, dein Gott, bin's. Du kannst es selber eh nicht. Weißt du, da müssen wir uns klar drüber sein. Wir selber können's nicht. Und wenn wir's probieren, das ist so unzählig mühsam. Und wir scheitern. Aber wenn wir Gott in unser Leben hineinlassen, in jeden Bereich unseres Lebens, weißt du, dann haben wir gelingen. Der Herr ist mein Hirte, wie der Fabian gesagt hat. Er führt mich auf grüne Weiden und du bist gepflanzt an Wasserbächen. Weißt du, Essen, Nahrung, unser Gott ist unsere Nahrung, er ist unsere Quelle. Wir trinken von ihm. Alles, was wir sind, haben wir ihm zu verdanken. Wir leben durch ihn. Wir haben dieses neue Leben durch ihn. Wir dürfen uns freuen durch ihn. Weißt du, wir haben unsere Lust am Herrn. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freude. Freude, Freiheit, Grenzenlosigkeit, Grenzenlosigkeit. Oh, weißt du, unser Herr ist da. Alles ist gut. Und er ermutigt dich. Er sagt dir, sei stark und mutig, fürchte dich nicht, erschrick nicht, denn er geht mit dir, er ist mit dir und er sagt dir, wage zu träumen, wie du noch nie geträumt hast, wage diese Träume zu ergreifen, wage das zu ergreifen, was ich in dein Herz hineingelegt habe, wage es, ergreife es, egal ob du dir gar nicht vorstellen kannst, wie das gelingen soll. Ergreif's. Der Herr ist mit dir und er geht mit dir und er sorgt für das Wollen und auch für das Vollbringen. Sei kühn und mutig, sag das mal zu deinem Nachbar. erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du gehst. Amen. Ja, und all das können wir wirklich in Leichtigkeit tun. Weil wirklich da, wo der Herr ist, da ist es leicht, da ist es hell, da ist Licht. Und Dunkelheit ist es schwer, ist es matschelig, ist es nicht gut. Aber da, wo unser Herr ist, da ist wirklich Leichtigkeit. Das sind wie so Federn. Ja, die Engel sind voll Federn, weil Federn leicht sind. Weil wir nach oben, ja, wir sind wie die Adler. Wir sind einfach nach oben. Ja, der Wind kommt, der Heilige Geist bläst uns unter die Flügel und wir steigen einfach höher. Und es ist so einfach, als Adler hochzusteigen, habe ich gesehen am Samstag bei einer Flugshow. Genau. Man hat gesehen, manche Vögel, die waren so, die haben, glaube ich, 700 Mal oder so müssen die mit ihren Flügeln schlagen und es ist so anstrengend, dass sie dann laufen stattdessen. Das schaut echt seltsam aus, wenn da so ein Vogel an dir rumläuft. Und sagt, Vogel, du fliegst doch. Aber die Adler, wirklich, die saßen auf den Armen oder auf diesen Podesten und dann sind sie einfach gestarrt und sind einfach losgesegelt. Ich habe die gar nicht mit den Flügeln irgendwie schlagen sehen, sondern die sind einfach losgesegelt. Und es sah nicht schwer aus, nicht kompliziert, nicht anstrengend, sondern einfach nur leicht. Sie sind einfach nur los. Und ich glaube, so will Gott uns auch ermutigen. Flieg einfach los. Es ist nicht schwer, es ist nicht anstrengend. Lass dich nicht unter ein Joch der Knechtschaft wiederbringen, wo dir immer sagt, das ist schwer, das ist anstrengend. Ja, mach ja nicht zu viel, mach ja nicht, da, gib dich da nicht auch noch rein, hilf dem nicht auch noch, da musst du aufpassen. Sondern geh wirklich vorwärts, lass dich vom Heiligen Geist führen. Und ja, klar, natürlich können wir uns in seelische Sachen verrennen und sagen, ich muss jetzt jedem auf dieser Erde helfen, dann kann schon sein, aber wir haben die Weisheit Gottes. Wir können sagen, Herr, danke, dass du mir wirklich Weisheit schenkst, dass du mir zeigst, was wann dran ist, wie ich was machen soll. Und er wird auf dich aufpassen. Und du kannst einfach in Leichtigkeit wirklich das Land einnehmen, so wie wir es vorhin gehört haben. Das hat sich jetzt nicht irgendwie, tanzen hört sich jetzt nicht so schwierig an, oder? Wenn wir tanzend das Land einnehmen, das ist einfach leicht, oder? Oder? Wir können einfach tanzen vorangehen und wir können einfach gehen, wirklich in unser Land einnehmen. Und wenn wir auch auf die Führung des Heiligen Geistes achten, dann werden auch Sachen, die uns vielleicht manchmal kompliziert oder schwer erscheinen, dann plötzlich gar nicht mehr so schwer sein. Weil oft ist es ja auch so, wenn wir sagen, oh nein, und Leuten von Jesus zu erzählen, es ist schon manchmal schwierig. Und oh, was soll ich denn nur sagen und wen soll ich denn ansprechen? Ich war am Samstag auch unterwegs in Heilbronn und ich sah da zwei Jungs, die hatten ein T-Shirt an, Made in Hell. Und da haben wir, super, ihr gehört mir, Jungs. Super easy. Gehst hin und sagst, hey, T-Shirt. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, wie kommen die da drauf? Ich dachte, das wären Band-T-Shirts oder so. Ich war auch eine Zeit lang in so einer Heavy-Metal-Rock-Szene unterwegs und so. Dann kennst du so ein paar Band-T-Shirts. Und da habe ich so gefragt, ja, das sind Band-T-Shirts. Und sie, nein, wir waren gerade shoppen. Bei New Yorker gibt es das super T-Shirt. Und ich so, ja. Aber dann habe ich sie einfach gefragt, ja, glaubst du an die Hölle? Und es waren Kroaten, dann musste man schnell auf Englisch switchen. Und dann so, ja, nö, eigentlich nicht, ja, wir glauben eigentlich schon an den Himmel und so. Und immer so, ja, Kumpelino, warum ziehst du dann ein Made in Hell T-Shirt an, wenn du an den Himmel glaubst? Okay, auf jeden Fall, dann habe ich ihnen einfach das Evangelium erklärt, dass es wirklich am Ende darauf ankommt, Himmel oder Hölle. Es ist ganz klar. Und dann hat einer wirklich das Übergabegebet mit mir mitgesprochen. Ganz einfach. Wirklich, also, und er hat dann auch gesagt, dass was Schweres aus seinem Herz rausgegangen ist. Und es ist einfach, du musst da nicht mit Krampf gehen und sagen, oh nein, oh, wem soll ich denn jetzt von Jesus erzählen? Hilfe, was soll ich denn tun? Sondern ja, du sitzt einfach da, trinkst deinen Kaffee, isst dein Oliventeilchen und dann steht der da mit dem T-Shirt und denkst du so. Und es war leicht, es war nicht schwer und es irgendwie, ja, hör einfach auf den Heiligen Geist. Ja, gib diesen Leichten, weil der Heilige Geist ist ja auch nicht schwer. Der macht ja, das ist ja keine Knechtschaft oder kein Druck oder kein Zwang und kein Unwohlsein, sondern das ist auch dieses leichte und leise Säuseln einfach. So, hey, guck da mal hin und dann, oh, wie toll. Und dann können wir da einfach reingehen. Und da wirklich, und wenn der Feind wir versucht, Schwere aufzulegen, wenn es schwer wird, wenn es irgendwie dunkel wird, wie die Micha auch gesagt hat, wenn diese Gewitterwolken kommen, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Wenn da wirklich dann so und Depression kommt und Traurigkeit und Ermattung, das ist nicht Gott. Weil unser Gott ist Leben, unser Gott ist Freude, unser Gott ist Frieden. Und wir können uns wirklich dem entschlagen und sagen, nein, ich nehme das nicht an. Herr, hilf mir einfach. Und wir haben ja auch dieses Bild von Regina, wo wirklich diese Hand von unten aus diesem Wasser kommt und oben die Hand von Jesus dich rauszieht. Und immer wenn wir rufen und sagen, Herr, rette mich, ich habe mich vielleicht selber in irgendwas reinbuxiert oder vielleicht der Feind hat irgendwas auf mich gelegt, dann sag einfach, nein, ich entschlage mich der Angst, ich entschlage mich der Depression, ich entschlage mich der Dunkelheit, der Schwere, weil du bist das Licht der Welt. Und wir können das immer machen, wenn das ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in dieser Situation bist, dann triff die Entscheidung und sag, nein, mit mir nicht mehr. Ich gehe in Leichtigkeit, ich gehe in Licht mit meinem Herrn voran. Amen. Wow. Ich glaube, dieser Weg der Leichtigkeit ist schon richtig. Ja? Wenn den Tag anfängst, wenn der Tag anfängst mit frische Kaffee, du sagst, du bist frisch von Urlaub, weißt, dann gehst du in den Tag einfach so leicht rein. Ja? Du gehst so einfach leicht rein. Ich glaube, das ist halt so, was Gott für uns gemacht hat. Er hat uns frei gemacht. Ja? Zur Freiheit hat Christus uns befreit, damit wir da drin leben, damit wir da drin wandeln. Und das ist schon super. Ich hatte so halt einen Eindruck, heute halt so ein bisschen über meine letzte Woche zu erzählen. Das ist eine spannende Geschichte. Und also als wir hochgefahren sind, war am Dienstag, dann kam so eine Nachricht, ja, kannst du dich vorstellen, so halt so im Lobpreis bei der Hochzeit was zu machen oder halt so Trommel und sowas im Lobpreis dazu sei. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin sowieso am Samstag da den ganzen Tag. Also Gott zu loben, kann nur cool sein, ja, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, gerne bin ich dabei, ja. Und dann am Dienstag habe ich so halt die Lieder bekommen, was die da singen, dass ich das erstmal so. Und dann Donnerstag hatte ich so den Eindruck, dass wir erstmal so in diesem Lobpreis, bevor wir anfangen, Gott zu loben, dass wir so halt Trommeln und Schufa-Blausen, also um die Atmosphäre freizusetzen. Und dann war also die erste Frage, ja, brauche ich jemanden, der das Schufa bläst erstmal? Und muss ich dann mit dem Bräutigam darüber sprechen, ja, wie wir das machen? Und dann kam Freitag, habe ich ihm gefragt, weil wir waren dann da kurz am Abend zu helfen. Und er meinte, ja, aber du musst erstmal so erklären, damit du alles mit reinnimmst, aber darfst gerne, ja. Und dann kam die nächste Frage, okay, wer dann hilft mir bei Schufa. Und ich hatte den Eindruck, so eine Person war ganz auf meinem Herz, dass ich ihn frage. Ja. Ich wusste nicht, wieso oder warum, aber ich habe dann gefragt, einfach so, hey, kannst du dich vorstellen, kannst du deine Schufa, weil ich wusste, dass er auch kommt, kannst du deine Schufa mitnehmen und da kommen. Und das ist so gelaufen, aber das Ding war so halt, am Samstag, als wir da gekommen sind, wir sind bereit, weil wir dachten, okay, das Programm läuft so, wir fangen an und dann kommt das Predigt, ja. Und der war nicht da, der Schufar bläst. Und ja, kam ein bisschen später, aber das Programm ist irgendwie anders gelaufen, dass der Pastor schon erstmal so angefangen mit rein, erstmal so das Design zu erklären, ja. Und dann hat er ein bisschen Zeit und er kam halt so 5 Minuten später. Und dann sind wir so 10 Minuten haben die angefangen. Wir haben dann das gemacht, war cool. Hat die Atmosphäre freigesetzt. Und dann, ja, war eine schöne Feier. Aber dann habe ich bemerkt, dass er war gleich wieder weg. Ich würde den Namen jetzt nicht so sagen, aber der war gleich wieder weg. Und hat mich so ein bisschen so, berührt und gefragt, ja, wieso, was ist da dann los? Aber dann, als wir dann so angefangen haben, halt so bei dieser Feier, ja, so Kaffee und Kuchen, so der richtige Teil, ja, wo man also was draufhaust. Diese Zeit der Kaffee und Kuchen, ja. Ich glaube, das war so dieses Style von frischem Kaffee halt. Weil ich habe so einen reingehaut. Ja, und dann kam dieses Paar ein bisschen später halt. Aber die waren nicht sicher. Und dann kam sie zu mir und Mel und war halt so die, ja, wir hatten schon so viele Angriffe und das war uns nicht so gut gehen und ja, wir konnten nicht so zu diesen Feier kommen und wir haben einfach so überlegt, auch wegzufahren. Und die haben halt so dieses Schwere gehabt, ja, dieses Leben, der war schwer. Und dann hatten wir so den Eindruck erstmal so, hey, komm, lass uns rausgehen und beten und ja, dass ihr seid hier zum Feier, ist schon, dass ihr da seid. Aber eine Feier ist vor Feiern, ja. Du musst, sehe ich so, ja. Wenn du da feierst, dann musst du feiern, musst du richtig dabei sein, ne? Und dann haben wir wirklich, wirklich vor denen gebetet und da ist schon viel passiert. Gott hat den wirklich berührt, dieses Paar. Wir haben vor beide Zeit genommen, also wir haben die Feier erstmal so gelassen und dann sind wir da reingegangen und es ist was Starkes dann passiert. Haben wir gleich bemerkt, dass das Ding umgeswitcht sind. Die sind dann frei geworden und die haben wirklich nach einer Stunde, okay, die haben was gegessen, gefeiert und dann nach einer Stunde haben sie sogar Badminton gespielt und gelacht und so, wo ich gedacht habe, wow, was der Feind hatte, der versucht halt und später haben wir auch rausgefunden, dass die war halt so, die war frisch verlobt halt und der Feind hat da versucht, so mit Angriffen reinzukommen. Aber habe ich dann so bemerkt, hey, dieses Eindruck, was ich dann vorher hatte, war vor der Hochzeit, aber die war ganz bestimmt vor die zwei halt. Weil Gott hat den, also hat in meine, weil wenn ich den nicht gefragt habe zu kommen, hätten sie da abgesagt. Der wäre nicht dabei gewesen. Und es ist halt so krass zu wissen, dass, wie Sabrina gesagt hat, hey, Gott leitet unser Weg, der führt uns. Und kommt dieser Eindruck, ist nicht vor uns manchmal, ist vor die Leute, uns anvertraut hat oder so halt, ja. Der schickt Leute in unser Wegen, damit wir denen geben, dieses Frisches, was wir haben, dass wir das einfach so weitergeben können. Dass die Leute frei sind, wirklich befreit sind und in dieser Freiheit leben können. Und das hat mich stark berührt und halt, wo ich dachte halt, ey, Gott kennt ihr das. Er kennt auch die zwei, wo die sind, was die machen. Und er weiß, wie er den da rausholen kann. Und dieses kleine Eindrücke, die da zukommen, meistens, ja, was ist denn das? Aber ist es wirklich eine wo Gott dich den Weg zeigt? Hey, mach mal das. Oder das ist jetzt dran, das ist jetzt das Nächste. Der führt uns durch Schritt für Schritt in diese Freiheit, das, wo ich merke, wir haben wirklich viel in uns, Christus in uns, ja. Wir machen das nicht aus uns selber, aber Christus in uns, der möchte raus, wir sind gewesen, wir müssen ihn rauslassen, ja. Dass er raus die Leute berührt, weil diese Gemeinschaft, diese Leute, die an uns, ja, dass wir da sind vor denen, dass diese Liebe, diese Frische auch aufgeteilt ist, ja. Das hat mich so diese Woche also wirklich stark berührt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil das hat wirklich eine Switch gemacht und ich habe das erleben dürfen, ja. Einfach so das zu sehen und das ist halt so die Freude und die Freiheit. Amen. Halleluja. Wir sind wirklich dazu bestimmt, einen Switch zu machen. Das heißt, dass andere Menschen wirklich einen Switch bekommen, weil wir haben einen Riesenswitch bekommen. Halleluja. Gott hat uns einen Riesenswitch, in uns einen Riesenswitch gemacht und er macht es auch immer noch weiter. Aber wir dürfen nicht minderwertig sein, sondern wir vertrauen auf Christus in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und wir hören wirklich auf seine Stimme und wir haben einen Blick auch für die Nöte und für Menschen, die belastet sind und wir sind mutig. Halleluja, Astrid hatte vorhin den Vers, wir sind, sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, wo immer du gehst. Und das ist nicht nur ein schönes Wort, sondern es ist die Wahrheit. Und deshalb fürchten wir uns nicht. Und deshalb wissen wir, wo auch immer wir sind und wir kommen in irgendeine komische Situation oder Atmosphäre, dann wissen wir, Gott und wir sind die Einzigen da, ja, dann wissen wir, wir haben das, was es braucht, um die Atmosphäre zu verändern. Wir sind wirklich Atmosphärenveränder. Halleluja, an unserem Arbeitsplatz, wo auch immer wir sind oder wenn wir einen Menschen sehen und wir sehen, die Atmosphäre in ihm oder um ihn herum ist nicht gut. Und wir sind natürlich geleitet vom Heiligen Geist, dann sprechen wir ihn an. Gestern auch sind wir spazieren gelaufen und haben eine Frau angesprochen und ja, war super. Und ja, wir gehen einfach mit offenen Augen durch diese Welt. Ja, mit offenen Augen, Heiliger Geist, wen hast du für mich? Ja, es ist echt unbewusst schon fast, ja, dass wir einfach so laufen und plötzlich sehen wir jemanden und denken, boah, ja, der braucht jetzt ein Wort der Ermutigung, der braucht ein Gebet. Wir bieten es ihm an. Ja, wir sind natürlich immer voller Respekt zu den Menschen, fragen, ob sie überstülpen ihnen nichts über. Aber wir haben einfach diesen offenen Blick, wie Jesus diesen offenen Blick hatte. Ja, wie bei dem Mann, das fällt mir gerade ein, der 38 Jahre da lag an dem Teich. Und Jesus hatte diesen offenen Blick und er wusste, er ist zu diesem Mann gesandt. Und so wissen wir auch, während wir laufen, wohin wir gesandt sind und wer uns braucht. Und wir öffnen unseren Mund und es kommt Leben raus, weil wir Leben in uns haben. Weißt du, wir haben keinen Tod in uns, wir haben keinen Frust in uns. Wir lassen das nicht zu und es ist wichtig, dass wir als die Söhne, die freigemachten Söhne Gottes, das nicht zulassen, dass irgendeine Bitterkeit, irgendeine Verletzung, was auch immer passiert, es passieren halt manchmal Sachen, aber dass uns das hindert, dass uns das beschwert, dass uns das prägt, dass wir gar keinen Blick mehr haben, sondern Halleluja, ergreifen diese Freiheit in Christus und erklären, wir sind frei gemacht. Wir sind nicht mehr unter einem Joch der Knechtschaft, sondern wir sind frei und wir lassen los. Und wenn wir verletzt wurden, dann vergeben wir und lassen die Menschen los. Und manchmal, wenn es tiefer geht, müssen wir es 10-mal machen, vielleicht 20-mal machen, vielleicht 100-mal machen. Aber wir lassen nicht unser Herz beschweren. Ich lasse nicht mein Herz beschweren. Und ich lasse mir nicht das Leben abdrücken. Oh, das muss eine Entschiedenheit in uns sein. Weil wir sind Leben, in uns ist Leben, in uns ist nur Leben. Christus in uns, er ist das Leben. Er ist das Leben im Überfluss. Also machen wir uns das bewusst, jeden Tag. Wir haben das Leben im Überfluss. Und heute Morgen habe ich so den Herrn gepriesen und dann kommt mir ein Satz plötzlich, unvermittelt, und er sagt, ich habe noch eine Trumpfkarte für euch. Halleluja! Er hat eine Trumpfkarte für dich. Er hat einen Trumpf, Halleluja, in jeder Situation, egal wie die Situation auch immer aussieht. Oder du schaust in diese Welt und denkst, oh, Wie wird das? Und dann weißt du, Gott hat noch eine Trumpfkarte. Halleluja! Und diese Trumpfkarte ist Jesus. Die ist er. Er ist unsere Trumpfkarte. Und er hat immer den Sieg und er gewinnt jedes Spiel, ja, jede Situation. Und er gibt uns und hat uns diese Trumpfkarte in uns gegeben. Und wenn der Feind mit anderen Karten spielt, dann weißt du, du hast im Ärmel noch eine Karte. Und es ist die, die alle Karten sticht. Und das ist die Jesuskarte. Und mit der läufst du immer rum. Weißt du, die spielst du immer, ja. Das ist nicht einmal gespielt und dann ist sie verspielt, sondern du hast sie in jedem Spiel, du hast sie in jeder Situation. Sagst du, und ich habe diese Karte und diese Karte bringt den Sieg. Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Aber das müssen wir aktiv machen in jeder Situation und sagen, dieser Sieg heute, vielleicht auch heute brauche ich diesen Sieg am Arbeitsplatz, heute in meiner Gesundheit, heute, dass ich keine schlechte Nachricht vom Arzt kriege. Heute brauche ich das. Heute habe ich diese Trumpfkarte und ich spiele sie aus und ich halte sie nicht zurück in meinem Ärmel, sondern ich spiele sie. Und ich weiß, diese Trumpfkarte sticht alle anderen Sachen, alle Karten, die der Feind ins Spiel reingeworfen hat. Du weißt, mit dieser Karte ist er besiegt. Halleluja, spielst du diese Trumpfkarte? Wuhu, hoffe ich doch mal. Diese Jesuskarte, Halleluja, er führt uns im Triumphzug umher, an jedem Ort und Halleluja. Und wir wissen, wir haben den Sieg über jeden Feind und Menschen sind nicht unsere Feinde, aber es gibt Mächte und über die hat Jesus schon den Sieg am Kreuz errungen. Und an uns ist es einfach, diese Karte zu spielen. Und jeden Tag zu spielen und auch für andere zu spielen. Du betest, du stehst im Riss für jemand anders. Du stehst im Riss. Wir haben es vorhin gesungen. Here we are. Im Riss für dein Land. Im Riss für diese Welt. Und du weißt, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Auch ihr im Livestream. Gott kommt nicht zu spät. Er hat diese Karte und er hat sie dir gegeben. Er hat dir diese Trumpfkarte gegeben. Und diese Trumpfkarte wird von dir gespielt in jeder Situation. Und damit hast du den Sieg. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Deine Trumpfkarte ist Jesus. Halleluja. Deine Trumpfkarte ist das Blut Jesu Christi, durch das du Vergebung hast, durch das du frei vor dem Vater stehen kannst. Wie es heißt im Judas 24, aufrecht in seiner Herrlichkeit stehst du, frisch und mit Jubel. Halleluja. Sag mal zu deinen Nachbarn, frisch und mit Jubel. Halleluja. Uiuiui. Warum? Weil das Blut Jesu Christi dich gewaschen hat. Und ich hatte vorher im Lobpreis, einen Bibeltext, bin auf den gestoßen und ich glaube, ich soll dazu noch ein paar Worte sagen. Und das ist Jesaja 42, Vers 6, da heißt es, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei deiner Hand. Ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen. Das heißt, nicht deine Gerechtigkeit, sondern in der Gerechtigkeit, die aus Gott ist. Er wurde für uns zur Sünde, Jesus. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, durch ihn bist du gerecht. Und in dieser Gerechtigkeit hat Gott dich gerufen und dich bei deiner Hand ergriffen. Ich ergreife dich bei deiner Hand. Ja. Das ist die Führung des Heiligen Geistes. Wir haben schon einiges darüber gehört heute. Er greift dich bei deiner Hand. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du von dir aus alles richtig gemacht hast, sondern weil er dich gerecht gemacht hat durch sein Blut. Weil du dich auf sein Blut berufst, deswegen bist du in Gerechtigkeit. Und weil du in Gerechtigkeit bist, hat er deine Hand ergriffen und führt dich und leitet dich sicher auf dem richtigen Weg. Und er sagt dir weiterhin zu, und ich behüte dich. Das ist auch gut. Amen. Er behüte dich, das sagt er dir zu, in Gerechtigkeit. Ja, weil du gerecht bist, weil er dich gerecht gemacht hat. Das ist so wunderbar. Weißt du, zuerst macht er dich gerecht und dann sagt er, weil du gerecht bist, führe ich dich jetzt, behüte ich dich jetzt, bin ich mit dir, ergreife ich dich mit deiner Hand. Halleluja. Von Anfang bis Ende Gnade. Alles ist er. Ich behüte dich. Und jetzt geht es noch weiter, jetzt geht es richtig groß. Und ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Wow. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Licht der Nationen. Denk nicht zu klein von deinem Licht. Sag mal zu deinem anderen Nachbar, du bist keine trübe Funzel. So. Sondern du bist das Licht der Nation. Weißt du, ein Licht, das von Nationen gesehen wird, muss ein starkes Licht sein. Das kann nicht nur so ein bisschen Licht sein, irgendwo im Verborgenen, in irgendeiner Ecke funzelt es vor sich hin, sondern ein Licht, das ganze Nationen erleuchtet, muss ein starkes Licht sein. Und dafür hat Gott uns bestimmt, jeden Einzelnen von uns und als Gemeinschaft, das Licht der Nationen zu sein. Und es geht weiter. Blinde Augen aufzutun. Halleluja. Wo du hinkommst, fallen die Schuppen von den Augen. Geistlich und körperlich. Amen. Haben am Sonntag wieder auch erlebt, wie Gott Augen geheilt hat. Also auch im Natürlichen, aber genauso im Geist. Du kommst hin, um die Blindheit von den Menschen wegzunehmen, weil durch dich das Licht kommt, die Wahrheit kommt, die Klarheit kommt. Blinde Augen werden aufgetan. Es geht noch weiter, um Gefangene aus dem Körper, aus dem Kerker. Manche müssen vielleicht aus dem Körper herausgeführt werden. Um Gefangene aus dem Körper herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in Finsternis sitzen. Das heißt, du bist hier, um Gefangene zu befreien. Ja, Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir und so ist er auf dir. Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen. Amen, das ist genau das hier. Gefangenen Freiheit auszurufen, sie aus dem Kerker rauszuziehen, sie rauszuholen durch das Licht des Evangeliums, durch die Kraft Gottes, durch die Befreiung des Heiligen Geistes. Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Ja, weißt du, für all das, was er dir hier zusagt, was er tut in deinem Leben, kriegt er die Ehre. Weil der Anfang ist, dass er dich gerecht gemacht hat. Sein Werk steht am Anfang, nicht dein Werk. Sondern deswegen kriegt er die Ehre auch von Anfang bis Ende. Keiner kriegt die Ehre für das, was durch dein Leben passiert. Und jetzt kommt noch Vers 9 und das bin ich auch gewaltig. Den habe ich neulich schon mal irgendwo zitiert. Da heißt es dann nämlich, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Weißt du, ich glaube, jeden Tag macht Gott sich bereit, ein Stück weit Neues in deinem Leben zu wirken. Also jeder Tag in deinem Leben kann durch die Gerechtigkeit Gottes, die in dir wirksam ist, ein Tag sein, der dich ein Stück weit mehr ins Neue hineinführt, der ein Stück weit mehr Neues hervorbringt. Also denke nie, du bist am Ende dessen angekommen, was Gott Neues wirken kann. Vielleicht denkst du, ich habe schon alles gesehen, ich kenne schon alles, ich kenne den Leib Christi schon seit 30 Jahren auf und runter, habe schon alle möglichen Bewegungen gesehen und so weiter. Also Gott sagt, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Mit anderen Worten, es ist erledigt, es war schön, es war gut, aber es ist vorbei. Amen. Aber jetzt sagt er, Neues verkündige ich. Also er sagt zu dir, sag mal zu deinem Nachbarn, er verkündigt Neues für dein Leben. Jetzt, heute möchte er dich auf eine neue Stufe heben. Amen. Weißt du, jeden Tag neu hat er eine neue Stufe für dich. Jeden Tag neu hat er für dich neues Land einzunehmen. Du musst es nicht alles nachsprechen. Sonst dauert die Predigt doppelt so lang. Aber wir hatten es vorher davon, am Ende vom Lobpreis, dass wir Land eingenommen haben durch den Tanz. Weißt du, das ist es. Neues verkündige ich. Er möchte, dass du neues Land einnimmst, dass du dich bereit machst. Weißt du, bleib nicht stehen in dem, wo du gestern warst. Bleib nicht stehen in dem Guten von gestern. Bleib nicht stehen in dem Schönen von gestern. Bleib nicht stehen in dem Schweren von gestern. Bleib nicht stehen in den Niederlagen von gestern. Sondern heute sagt er, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Neues für dein Leben. Neues, Neues, Neues. Ich spreche dir das zu, auch über Livestream oder wenn du die Botschaft später hörst. Neues verkündige ich in deinem Leben. Da ist Neues, was Gott tun will jetzt in dieser Zeit. Und er sagt zum Schluss, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Mit anderen Worten, er macht deinen Geist, er macht dein Innerstes für das bereit, was er für dich vorbereitet hat. Entscheidend ist, dass du dich positionierst. Also jemand, der wirklich positioniert ist in der Gerechtigkeit Gottes, ist jemand, der jeden Tag frisch gewaschen ist. Der jeden Tag, ja, wie ein neugeborenes Kind ist. Also in das Leben eines neugeborenen Kindes kannst du alles Mögliche Neue hineinschreiben. Für einen Neugeborenen ist jeder Tag ein Tag der Entdeckung, ja. Ja, alles, weißt du, den Finger von der Mama zu berühren, ist eine Entdeckung, ja. den Schnuller zwischen den Händen zu haben, ist eine Entdeckung. Den eigenen Daumen im Mund zu haben, ist eine Entdeckung. Ständig, du entdeckst ständig Neues und je größer das Kind wird, entdeckt es weiter Neues. Aber irgendwie haben wir manchmal so das Konzept, wenn wir dann erwachsen sind, hören wir irgendwie auf, Neues zu entdecken. Aber weißt du, so sind wir nicht geschaffen in Christus Jesus, sondern in Christus Jesus sind wir die Gerechtigkeit Gottes und wir sind wie neugeborene Kinder. Also das, was du gestern entdeckt hast, war toll, war schön, war spannend. Vielleicht manches auch schwierig, manches war gut, manches nicht so. Aber weißt du, heute möchte er dich Neues entdecken lassen. Er hat Neues für dich. Er setzt einen neuen Tag in deinem Leben und er sagt, ja, ich lasse es dich hören. Mach deine Ohren auf, sperr deine geistlichen Ohren auf und sag, Herr, ich bin bereit zu hören, was du Neues für mich hast heute an diesem Tag. Leg mal deine Hand oder halt mal deine Hand an deine Ohren, sodass du so einen Trichter hast, dass du so richtig hören kannst. Und sagst, Herr, ich mache meine Ohren auf, zu hören, was du Neues für mich hast. Jetzt sprost es auf. Und ich kann es hören. Ich kann es Leuten hören. Ein neuer Tag in meinem Leben. Neue Entdeckungen, neues Land einzunehmen, frische Kraft, frische Vision, frische Offenbarung, frisches Land. Ich nehme es ein, in Jesu Namen. Amen, Amen und Amen. Und wenn du morgen früh wieder aufwachst, dann hältst du dir einfach gleich wieder die Hand ans Ohr und sagst, okay, ich höre wieder neu. Ich höre wieder neu, was bringt dieser neue Tag? Amen. Also lass dir diese Erwartung nicht rauben. Du sagst, ja, ich weiß ja eh schon, was morgen wieder passiert. Ich muss wieder zur Arbeit gehen und dann sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und dann mache ich wieder das und dann mache ich wieder das. Also geh nicht so in deinen Tag. Auch wenn der äußere Ablauf vielleicht sich gleicht mit dem vorigen Tag in mancher Hinsicht, hat Gott Neues. Es kann jemand sein, dem du begegnest, wie wir es vorher hatten. Beispiel, ja, jemand begegnet dir mit so einem wunderbaren T-Shirt oder was auch immer. Ja, du hast die Möglichkeit, Trommel zu spielen bei der nächsten Hochzeit oder sonst irgendwas. Neue Gelegenheiten. Und wenn es nur ein Detail ist, da ist Neues in jedem Tag, das Gott für dich hat. Also geh in dieser Vorfreude und geh in dieser Erwartung und halte dein Ohr hin, jeden Tag neu. Er tut Neues in dir, weil du bist jeden Tag neu geschaffen zu guten Werken, damit du nur darin wandeln brauchst. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. So gehen wir voran. Jeden Tag neu gehen wir weiter. Gott hat Neues für uns. Auch als ganze Glory Life Bewegung. Gott tut Neues. Halleluja. Wir halten auch als ganze Bewegung, als ganze Gemeinschaft, halten wir immer wieder unsere Ohren hin und sagen, Herr, wo geht's weiter? Was hast du Neues für uns? Und weißt du, auch da gilt, eine Bewegung Gottes, ein Wirken Gottes, eine Gemeinde Gottes wird nie alt, es sei denn, sie entscheidet sich, alt zu werden. Amen. Entscheidet sich, ja, aber du kannst dich eben genauso gut auch entscheiden zu sagen, okay, es gibt wieder was Neues. Halleluja, es wird wieder spannend. Preist den Herrn frisch und mit Jubel. Halleluja.